Lachen und scheiß auf die Hippie-Musik. Liegt euch diesen Rettbus rein, das ist bei uns am Herzen liegt. Wir spielen nicht für große Publikum, wir spielen nicht für viel Geld. Wir spielen nur, was uns das Wichtigste ist, auf der ganzen Welt. Wir spielen keinen Punk, wir spielen Skid Rock Road. Wir spielen keinen Punk, wir spielen Skid Rock and Roll, Rock and Roll. Musik raus, hört euch diese Musik an, das hier klingen in jedem Haus. Wir wollen keine Popstar sein, wir wollen nur, was uns gefällt. Wir spielen unseren Skinhead-Sound, die beste Musik der Welt. Wir spielen keine Punk, wir spielen Skinhead Rock'n'Roll. Wir spielen keine Punk, wir spielen Skinhead Rock'n'Roll.